Darauf legte die Wirtschafterin ihre Kleider wieder an und sie begannen von neuem zu trinken. Aber der Träger stöhnte fortwährend ob seines Nackens und seiner Schultern. Und der Becher kreiste bei ihnen wieder eine Weile. Dann aber stand die älteste und schönste der Damen auf und zog sich ihre Gewänder aus. Und der Träger fasste mit der Hand nach seinem Nacken und rieb ihn und sprach: Mein Nacken und meine Schultern seien Allah anbefohlen. Als dann die Dame entkleidet war, warf sie sich in das Bassin, tauchte unter, spielte und wusch sich. Der Träger blickte auf ihren nackten Leib, der war wie ein Stück des Mondes, und ihr Antlitz glich dem vollen Monde oder der aufgehenden Morgenröte. Und er blickte auf ihre Gestalt und ihren Busen und jene runden Backen, die da bebten, denn sie war nackt, wie der Herr sie geschaffen hatte. Und er rief: Ach, ach! Und redete sie in Versen an: Wenn ich deinen Leib mit einem grünen Zweige vergleiche, belade ich mich selbst mit Schuld und schweren Vergehen. Der Zweig ist am schönsten, wenn wir im Kleide ihn finden. Du aber bist am schönsten, wenn wir nackend dich sehen. Als nun die Dame die Verse hörte, stieg sie heraus aus dem Bassin, kam und setzte sich auf seinen Schoß und zeigte auf ihr Ding und sagte: O mein Herrchen, was ist das? Er antwortete: Die krause Minze des Kühnen. Da rief sie: Ach, geh! Er darauf: Der enthüllste Sesam. Sie aber: Oh nein! Dann sagte er: Dein Rahim. Nun schalt sie ihn: Pfui, pfui, schämst du dich nicht? Und sie schlug ihn auf den Nacken. Und welchen Namen er immer nannte, sie schlug ihn und rief: Nein, nein! Bis er schließlich sagte: Ihr Schwestern, wie heißt es denn? Und sie erwiderte: Die Herberge des Abu Mansur. Worauf der Träger rief: Allah sei gepriesen für die sichere Rettung. Die Herberge des Abu Mansur. Und die Dame ging hin und zog ihre Kleider an. Nun kehrten sie zu ihrem Tun zurück und der Becher kreiste unter ihnen eine Weile. Schließlich aber stand der Träger auf, zog seine Kleider aus, sprang in das Bassin und sie sahen, wie er im Wasser schwamm. Und er wusch sich unter dem bärtigen Kinn und unter den Armhöhlen, wie ja auch sie sich gewaschen hatten. Dann stieg er heraus und warf sich der ersten Dame in den Schoß, stützte die Arme auf den Schoß der Pförtnerin und legte seine Füße und Schenkel auf den Schoß der Wirtschafterin. Dann zeigte er auf sein Glied und sagte: O meine Herrinnen, wie heißt dies? Alle lachten über seine Worte, bis sie auf den Rücken fielen, und eine sagte: Dein Sub. Aber er erwiderte: Nein, und bis zur Strafe eine jede. Dann sagten sie: Dein Ayir. Er aber rief: Nein, und umarmte eine nach der anderen. Da bemerkte Schirazad, dass der Morgen begann, und sie hielt in der verstatteten Rede an. Doch als die 10. Nacht anbrach, sprach ihre Schwester Dinarzad: Erzähl uns deine Geschichte zu Ende. Und sie antwortete: Mit größter Freude. Es ist mir berichtet worden, o glücklicher König, dass die Damen immerfort zu dem Träger sagten: Dein Sub, dein Ayir, dein Chasuk. Und dabei küsste und biss und umarmte er sie, bis sein Herz sich an ihnen Genüge getan hatte, und sie lachten alle miteinander. Schließlich sagten sie: O, unser Bruder, wie heißt es denn? Und er fragte: Wisst ihr nicht, wie es heißt? Und sie sagten: Nein. Er antwortete: Dies ist das Maultier, das durch alles dringt, dem die krause Minze des Kühnen als Weide winkt, das den enthüllsten Sesam als Nahrung verschlingt und in der Herberge des Abu Mansur die Nacht verbringt. Da lachten sie, bis sie auf den Rücken fielen, und sie kehrten zum Gelage zurück und hörten nicht auf, bis die Nacht über sie hereinbrach.